Und wir machten sie zu Anführern, die zum Höllenfeuer einladen. Und am Tag der Auferstehung wird ihnen keine Hilfe zuteil werden.